Kundgabe 5821. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1953. Wer sich zu mir bekennet. Wer sich zu mir bekennet, zu dem werde auch ich mich bekennen und ihm das offensichtlich zu verstehen geben. Ich werde seine Sorgen auf mich nehmen. Ich werde ihm helfen geistig und irdisch. Ich werde ihn nicht in Not und Elend belassen, sondern ihn herausführen, dem Licht entgegen, das ihm irdisch und geistig leuchten soll. Und er wird frei sein, weil ich alle seine Fesseln löse, weil ich mich dessen annehme, der mir angehören will. Denn so wie sich mir ein Mensch hingegeben hat, wandelt er nun mit mir, und meine Wege sind wahrlich gangbar, und sie führen zum Ziel. Sich zu mir bekennen kann aber nur ein Mensch, der sich gelöst hat von meinem Gegner, der dessen Spiel durchschaut hat und es verabscheut, der nun auch erkennt, wo Licht und Kraft und Leben ist und der Licht und Kraft und Leben nun anstrebt. Dieser erkennt und bekennet mich und sein Anteil wird nun auch sein Licht, Kraft und Leben. Es kann der Mensch nicht mehr im Tode verharren, der seinen Weg zu mir genommen hat, der ich das ewige Leben bin. Es kann der Mensch nicht in Finsternis weilen, der in mir das Licht gefunden hat, das seinen Erdenweg hell erleuchtet. Und es kann der Mensch nicht mehr kraftlos und bösen Mächten ausgeliefert sein, der von mir nun mit Kraft gespeist wird, der sie im Übermaß von mir entgegennehmen kann und sie entgegennimmt, so wie er sich mir bewusst zuwendet. Wer sich zu mir bekennet im Herzen, nicht nur mit dem Munde, der lässet mich auch einziehen in sein Herz. Und er wird nun alles dessen inne werden, was ich ihm verheiße. Licht und Kraft und Leben, weil dies die Zeichen meiner Gegenwart und weil ich gegenwärtig bin jedem, der sich innerlich zu mir bekennet, der mich begehret und nach mir rufet. Denn ich bin kein Phantom, ich bin wirklich. Und ich bin dort, wo die gedankliche Verbindung hergestellt wird mit dem Schöpfer und Beherrscher der Unendlichkeit. Der Glaube an mich und das Verlangen nach mir garantiert auch diese Verbindung und also auch meine Gegenwart. Denn dann bekennet er sich zu mir und dann kann ich mich auch zu ihm bekennen, das heißt meine Gegenwart ihm beweisen und meine Verheißung erfüllen, Hilfe zu leisten, wo es immer sei und wo Hilfe begehrt wird. Doch ich will anerkannt werden, bevor ich mich äußere, um keinen Glaubenszwang auf den Menschen auszuüben. Werde ich aber anerkannt, dann bin ich wahrlich im Übermaß, gebe und hilfsbereit und verlasse den Menschen ewig nimmer. Und sein Anteil wird sein Licht und Kraft und Leben in Ewigkeit. Amen.